Kundgabe 6312. Empfangen durch Bertha Dodde am 15.07.1955. Wiedersehen im Jenseits. Es gibt ein Wiedersehen im geistigen Reich. Davon könnet ihr Menschen überzeugt sein. Doch ob euch ein Wiedersehen mit euren Lieben schon vergönnt ist, gleich nach eurem Abscheiden von dieser Erde, das ist von dem Reifegrad abhängig, in dem sowohl eure Seelen als auch die Seelen eurer Lieben stehen. Denn wo dieser noch nicht so hoch ist, dass ein geistiges Schauen möglich ist, muss er erst erreicht werden, was auch noch lange Zeiten dauern kann. Erst in einem bestimmten Reifegrad ist die Seele fähig, die Eindrücke in sich aufzunehmen. Sie muss also selbst im Licht stehen, um erkennen zu können, wer sich ihr naht. Wenngleich eine Seele in niedrigem Reifegrad sich auch von Wesen umgeben weiß, die sie aber nicht erkennen kann, solange ihr das geistige Sehvermögen fehlt. Die Seligkeit der Wesen besteht aber nun darin, sich mitteilen zu können denen, die ihnen nahestanden, auf Erden. Und darum werden die Seelen, die schon im Licht stehen als Folge ihrer Reife, immer den ihrigen sich nahen. Und zwar, um sich entweder mit gleichgeistig reifen Wesen auszutauschen oder um den noch schwachen Seelen zu helfen, auch zur Höhe zu gelangen. Es werden also die reiferen Seelen die Fähigkeit haben, die Seelen zu erkennen, doch nicht umgekehrt, weil die schwachen Seelen angeregt werden sollen, zu streben, doch nicht durch Beweise dazu gezwungen werden. Denn immer wäre es ein Beweis, wenn sich ihnen eine Lichtseele nähert, die sie erkennt, als mit ihr auf Erden verbunden gewesen. Und so ist also das Gnadengeschenk der Wiedersehensfreude auch wieder Anteil des reifen Geistigen, das unsagbar glücklich darüber ist und nun seinerseits alles tut, um den noch unreifen Seelen gleichfalls zu diesem Glück zu verhelfen. Diese bemühen sich in liebevollster Weise um jene und lassen nicht nach, sie anzuspornen. Doch immer jene noch unkenntlich, weil sie in gleicher Umhüllung, in gleichem Gewande sich ihnen nahen. Das Verlangen nach ihnen nahegestandenen Seelen zieht diese auch heran und kann noch ein ungeheurer Auftrieb sein. Und ist der Moment des Erkennens gekommen, dann sind die Seelen unendlich dankbar und beglückt. Und dann erkennen sie erst die Fürsorge, die ihnen gegolten hat. Und sie nehmen sich in gleicher Weise der noch im Dunkeln schmachtenden Seelen an. Sie verhelfen auch ihnen wieder zur Höhe. Denn eine jede Seele verlangt nach denen, die ihr einmal nahestanden, auf Erden. Es gibt ein Wiedersehen, doch die Zeit, da es möglich ist, bestimmet ihr selbst. Habt ihr nun diese sichere Erkenntnis auf Erden schon gewonnen, so werdet ihr auch alles tun, um den Grad wenigstens auf Erden zu erreichen, der euch das Eingehen in die Lichtsphären gestattet. Und ihr werdet von denen empfangen werden, die ihr liebet, und euch sofort erkennen können. Oder aber unerkannt von ihnen in Verbindung treten können mit ihnen, um nun schon an diesen Seelen eure Erlösungsarbeit beginnen zu können. Sorget nur dafür, dass ihr nicht völlig erkenntnislos hinübergeht. Sorget dafür, dass ihr schon zu Gott in Jesus Christus gefunden habt, dass ihr, als erlöst durch ihn, eingehen könnet in das geistige Reich. Dann wird dieser Eingang euch schon Seligkeiten schenken, die in den Freuden eines Wiedersehens bestehen. Lange aber werdet ihr mitunter warten müssen, wenn ihr selbst nicht die Reife erlanget auf Erden. Denn alles kann nur im Rahmen der Gesetzmäßigkeit vor sich gehen. Und die Freiheit eures Willens muss geachtet werden, auch im geistigen Reich, auf das ihr einmal selig werdet. Amen.